Die Tagesordnung im Deutschen Kolleg ist folgende. Zitat: Ungefähr um 5 Uhr in der Früh wird in des Zöglingszelle gerufen: Laudetur Jesus et Maria. Nunc et semper ist die Antwort des Zöglings. Eine Viertelstunde nachher muss er angekleidet sein und sich zum stillen Morgengebet im Sacrilum in der Kapelle einfinden. Worauf er in seiner Zelle zurückkehrt, hier im Betstuhl niederkniet und eine halbe Stunde lang in geistliche Betrachtung versinken muss. Der grelle Ton einer Campanella zeigt das Ende derselben an. Hierauf müssen die Zöglinge stumm, gesenkten Blickes und paarweise zur Messe in die Hauskapelle und von da in den Speisesaal zum Frühstück. Zitat Ende. Aus anderen Darstellungen und Einzelheiten geht klar hervor, dass immer tiefes Stillschweigen unter den Zöglingen zu herrschen hat. Die Erlaubnis zu sprechen, und zwar nur über ganz bestimmte Gesprächsstoffe, wird für gewisse kurze Zeiten ganz besonders hervorgehoben. Das Frühstück verläuft also schweigend. Nach einer kurzen Adoratio Mariens zieht sich jeder Zögling in seine Zelle zurück, um Bett und Zimmer zu ordnen, Schuhe und Kleider zu reinigen, dann eine halbe Stunde zu lernen. Der Klang der Campanella ruft die Zöglinge zum Gang in das Collegium Romanum. Vor der Pforte gesprengt sich jeder mit Weihwasser, zieht ein Rosenkranz aus der Tasche und die Zöglinge gehen paarweise, stumm, mit gesenktem Blick, den Rosenkranz still für sich abbetend bis zum Collegium Romanum. Dort hat sich der Zögling auf den ihm angewiesenen Platz zu setzen und im Stillschweigen die Ankunft des dozierenden Paters zu erwarten. Die Vorlesungen sind in Latein und auf jedem Gebiet streng umgrenzt. Es wird dem Studenten besonders betont, dass man es am liebsten sieht, wenn der Zögling außer dem Handbuch und etwa in der Vorlesung gemachten Notizen kein anderes Buch zum Studium vornimmt. Man wird also in dieser Hochschule ängstlich vom Studium abgehalten, sofern es nur irgendwie den Schatten einer freien Forschung zeigen sollte. Erwähnt sei nur noch von all den vielen erstaunlichen Angaben, dass in der Theologie dem Studium des Probabilismus der allerweiteste Spielraum gelassen wird, was dies besagt, werden wir später noch einsehen. Außerdem lernen die Zöglinge das Disputieren in besonderen Unterrichtsstunden, um ihre Dogmen gewandt verteidigen zu können. Nach Beendigung des vormittägigen Unterrichts im Collegium Romanum begeben sich die Zöglinge des Deutschen Kollegs wieder paarweise mit gesenktem Blick in das Gebäude Al Gesu zurück. Bis an die Pforte des Klosters dürfen sie diesmal leise unter sich sprechen. In der kurzen Zeit bis zum Mittag wird in der Einzelzelle Lehrstoff wiederholt oder sie wird der Erlernung des gregorianischen Kirchengesanges oder auch der Geschichte gewidmet. Diese Geschichte ist aber beileibe nicht etwa Weltgeschichte, noch nicht einmal katholisch gefärbte Weltgeschichte. Sie besteht aus kurzen Biografien der Päpste nach einem lateinischen Kompendium. Eine allgemeine Weltgeschichte gibt es hierorts überhaupt nicht. Zitat: Die bekannte Campanella ruft nun zu Tisch. An gewöhnlichen Tagen, nur an Festtagen darf gesprochen werden, wird über Tisch vorgelesen, meistens aus lateinischen Büchern. Lebensbeschreibungen der Heiligen oder der Kirchenväter sind das dankbarste Lesematerial. Dem Dankgebet im Sacrilum folgt eine halbstündige Unterhaltung, je zwei und zwei, und zwar wie der Gang aus der Kapelle, nachdem Portikus die Zöglinge zusammenwürfelt. Zitat Ende. Also endlich darf die Jugend sich ein halbes Stündchen zu zwei und zwei unterhalten, doch nicht frei miteinander sprechen. Es ist ihnen der Stoff dieser Gespräche genau befohlen. Zitat: Sie haben sich zu unterhalten von Schulgegenständen oder heiligen Sachen des asketischen Lebens und je nach Vorschrift abwechselnd in deutscher, lateinischer oder italienischer Sprache. Berührung eines anderen Themas wird streng getadelt. Die Unterhaltung schließt mit lautem Gebet, worauf sich jeder Zögling in seine Zelle begibt, um eine halbe Stunde lang die Lehrgegenstände zu wiederholen. Zitat Ende. Wieder läutet die Campanella und nun beginnt das gleiche Einerlei wie am Vormittag. Wieder gehen die Rotröcke paarweise, gesenkten Blicks an der Pforte mit Weihwasser besprengt, still den Rosenkranz betend zum Collegium Romanum, setzen sich schweigend an ihren Platz, schreiben Vorträge nach, erheben sich schweigend, gehen paarweise mit gesenktem Blick, leise flüsternd nach Hause, verrichten im Sacrilum ihr Dankgebet, legen in ihren Zellen die Deka ab, worauf unmittelbar entweder eine Lectio Spiritualis in der Aula folgt oder ein- bis zweimal in der Woche ein kurzer Spaziergang ins Freie gemacht werden darf. Es folgt ein schweigsames Abendessen und eine halbe Stunde Unterhaltung, je zwei und zwei über Schulgegenstände, heilige Sachen und asketisches Leben. Dann in die Zelle zurück, eine halbe Stunde Vorbereitung für die besondere Asketik des folgenden Tages, eine Viertelstunde Gewissenserforschung mit Reue und Leid, Eine Viertelstunde Nachtgebet, die Campanella läutet den Schluss. Pünktlich schließt jeder dieses merkwürdige Gotterleben bei dem Ton der Campanella. 5 Minuten später muss das Licht der Zelle gelöscht sein und der Zögling kann seine jungen Glieder im Bette strecken und feststellen, ob die Dressur von seiner geistigen Gesundheit, seinem klaren Menschenverstand, seiner gottlebendigen Seele noch Reste übrig ließ.